Byte FM. Es ist 12 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Tanja Wagner. Die Fregatte Hessen soll im Roten Meer dabei helfen, Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Houthi aus dem Jemen zu schützen. Verteidigungsminister Pistorius ist nach Kreta geflogen, wo die Fregatte einen Zwischenstopp eingelegt hat. Pistorius betonte im ZDF-Morgenmagazin, dass es bei dem Einsatz nur um das Abwehren von Angriffen geht. Die Fregatte Hessen wird zusammen mit anderen dafür Sorge tragen, dass die zivile Schifffahrt hier auf dem Roten Meer, also auf dem Roten Meer, insbesondere Richtung Suezkanal, geschützt und gesichert werden kann, dass Luftangriffe durch Drohnen, durch Raketen und anderes abgewehrt werden können. Und darauf ist diese Fregatte spezialisiert mit der Ausrüstung, die sie hat und mit der Besatzung. Sollte der Bundestag der Mission am Freitag wie erwartet zustimmen, wird die Fregatte danach vom Suezkanal aus ins Rote Meer einfahren. Passagiere der Lufthansa müssen heute wieder umplanen. Wegen des Warnstreiks des Bodenpersonals fallen hunderte Flüge aus. Bestreikt werden die Airports in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Die Auswirkungen des Ausstands sind aber auch an anderen Flughäfen spürbar. Wie schon bei der letzten Streikwelle Anfang des Monats fallen trotz Sonderflugplan 80-90% der Lufthansa-Verbindungen aus. Die Airline versucht vor allem noch wichtige Interkontinentalflüge zu ermöglichen. Die Gewerkschaft Verdi hat Verständnis für den Unmut vieler Passagiere, droht aber schon mit dem nächsten Arbeitskampf, wenn die Lufthansa bei den Verhandlungen morgen kein neues, verbessertes Angebot vorlegt. Katrin Müller, Redaktion. Vor einer entscheidenden Anhörung im Auslieferungsstreit um Julian Assange haben Unterstützer vor dem Gericht in London für die Freilassung des WikiLeaks-Gründers demonstriert. Hunderte goldene Bänder mit der Aufschrift »Lasst Julian Assange jetzt frei« waren am Zaun vor dem High Court und den umliegenden Toren und Bäumen befestigt. Bei der Anhörung will sich Assange gegen seine Auslieferung an die USA wehren. Wird er ausgeliefert, drohen ihm bis zu 175 Jahre Gefängnis dort. Der deutsche Fußball trauert um Weltmeister Andreas Brehme. Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 1990 gegen Argentinien starb in der Nacht an einem Herzinfarkt. Das bestätigte seine Lebensgefährtin im Namen der Familie der deutschen Presseagentur. Brehme, der 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritt, wurde nur 63 Jahre alt. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Fast überall sehr grau heute und immer wieder Regen, oberhalb von 1000 Metern auch Schnee. Am freundlichsten noch in der Südwesthälfte, maximal 8 bis 13 Grad. Morgen zieht der Regen im Nordosten ab und es lockert auf. Von Westen her ballen sich aber wieder dicke Wolken zusammen und später sind auch Schauer drin. Im Süden dagegen freundlich und die Sonne kommt auch längere Zeit mal raus. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. Ihr hört Byte FM und zu einer neuen Ausgabe der Sendung Rock Ola begrüßt euch recht herzlich Heinz-Jürgen Maaßen. Makes you think all the world's a everything looks worse in black and white. Das Ende von Simon & Garfunkel war nicht das Ende der Karriere von Paul Simon. Der war ja der Komponist der meisten Simon & Garfunkels Songs gewesen und er hatte nichts von seiner Kreativität eingebüßt, im Gegenteil. There Goes Rhymin' Simon war schon sein drittes Soloalbum und das ist das LP-Highlight der heutigen Sendung. And I will lay my Ja, da wollte er gerne hin, der Paul Simon. Come on, take me to the Mardi Gras, where the people sing and play, where the dancing is a light, and there's music in the street, both night and day. Da geht es natürlich um New Orleans in dem Song Take Me to the Mardi Gras, The City of My Dreams, singt er später noch. Das Stück war eine Single-Auskopplung aus dem Album There Goes Rhyme and Simon und schon die vierte dieser LP, und der Song war in England ein Top-Ten-Hit. Der erste Titel am Anfang der Sendung, das war Kodachrome. Warum er damit Werbung für diesen Film der Firma Kodak gemacht hat, weiß ich nicht. Naja, jeder Fotograf kannte diese Marke und diesen Film sowieso. Ein Lob auf den Farbfilm war es halt. In Amerika war diese Single sehr erfolgreich, ein Platz 2. Als dritten Ausschnitt habe ich ein selten gespieltes Stück von dieser LP ausgesucht. Ein Happy-Go-Lucky-Song, Was a Sunny Day. Ihr hört Rock Ola auf Byte FM. Die Platte There Goes Rhyme and Simon, das LP-Highlight der heutigen Sendung, erschien im Mai 1973. Und jetzt wende ich mich erstmal Singles aus diesem Monat zu. Auf die LP kommen wir nachher nochmal zurück. Fangen wir an mit Led Zeppelin. Musik. baby, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh, darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. Over the Hills and Far Away. Ein Song, den Robert Plant und Jimmy Page 1970 schon gemeinsam geschrieben haben. Nach einer anstrengenden Nordamerika-Tour hatte sich die Band zur Erholung in ein Cottage nach Wales zurückgezogen. Und das erklärt vielleicht auch den akustischen Anfang dieses Stücks mit Sax und zwölfsaitiger Gitarre, der allerdings dann vom üblichen Led Zeppelin-Sound abgelöst wird. Sie hatten damit einen kleinen Hit in den USA. Hören wir jetzt noch die Rückseite, ebenfalls eine Auskopplung aus dem Album Houses of the Holy, Dancing Days. I'm FM. Anfangs dachte ich schon, ist das jetzt ein Stück der Rolling Stones? Nein, das waren Barclay James Harvest mit Rock'n'Roll Woman. Da haben sie doch so schön mehrstimmig gesungen bei dem Song. Aber diese Single aus dem Mai 73 war trotzdem ein Flop. Für die Rückseite nahmen sie eine ähnlich schöne Nummer auf. Beide Songs stammten übrigens primär nicht aus ihrem Album Baby James Harvest, wurden erst bei einer CD-Wiederveröffentlichung als Bonus mit draufgepackt. Hier ist die Rückseite. The Joker. He sees the Ihr hört Rockola auf Byte FM. Blood, Sweat and Tears mit Back Up Against the Wall, die letzte Single aus dem Mai 1973 für heute. Perry Carlton Bowie, auch Buddy Bowie genannt, hat diesen Song zusammen mit James Cobb geschrieben. Perry hat auch mit Roy Orbison, vor allem der Classics 4 und Atlanta Rhythm Section zusammengearbeitet, als Producer und auch als Songwriter. Auch James Cobb war vor allen Dingen mit Classics 4 verbandelt. Das Stück stammte von der LP No Sweat von Blood, Sweat and Tears, die aber erst im Sommer erscheinen sollte. Jerry Fisher war hier der Leadsänger. Die Kritikerzunft war von diesem Album nicht besonders angetan. Das sehe ich allerdings etwas anders. Es war kein Meilenstein, aber ein solides Jazzrock-Album. Als Rückseite wählte man einen Song des Vorgängeralbums New Blood. Over the Hill, ja, also Over the Hill and Far and Away hatten wir vorhin von Led Zeppelin und jetzt flüchten wir nochmal über den Hügel. Blood, Sweat and Tears. Are not even dirty. Lady, look, I'm stepping up beside you. Greet her. You do some climbing together, but then she runs out for somebody younger. There's a shine. Every day when the world round was for someone else. Over the hill and the bread of the times is yours now, and most decided, a lot of work and little enjoying. They have been cheated, spirit defeated, young as best as always conceited. There's a shining prize from a carefree day when the world round was cheering. Roll around at 20. Soweit Blood, Sweat and Tears. Kommen wir nochmal zurück zur LP There Goes Ryman Simon von Paul Simon, dem LP-Highlight der heutigen Sendung. An der Produktion dieser Platte waren enorm viele Leute beteiligt, unter anderem Bob James, kennt ihr vielleicht aus dem Jazz, David Spinoza ebenfalls, Alan Toussaint, der war für die Bläserarrangements zuständig, Quincy Jones für die Streicher, die Dixie Hummingbirds für die Background-Vocals und die Muscle Shoals Rhythm Section wirkte auch mit. In den USA und auch in der englischen Hitparade erreichte diese Platte immerhin die Top 10. Hören wir noch einen weiteren Ausschnitt. Loves Me Like a Rock. When I was a little boy, when I was just a boy, and the devil called my name, when I was just a boy, I say now, who do? Sunday choir. Oh, my mama loves me. She loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocked me like a rock. Oh, baby, she don't love me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name, I say now, she rocked me like a rock. Oh, baby, just don't know me. president. Oh, the president. The minute the Congress called my name. Oh, the president. I say now, who do? Who do you think you're fooling? Fool. I got the president, can't you see him? Oh, the president. I'm up on the presidential poll. Hört Rock Ola auf Byte FM und seit einigen Monaten arbeite ich mich hier in dieser Sendung durch die Geschichte der englischen Band The Kinks. Und da sind wir schon im Jahr 1971 angekommen bei der LP Percy, von der ich letztens schon einige Stücke gespielt habe. Die Geschichte der Kinks endet halt nicht mit Lola, ihrem letzten großen Hit, sondern sie dauerte noch viele Jahre an. In der letzten Folge habe ich mich mit diesem Soundtrack beschäftigt, zu dem Ray Davies ja die Songs bzw. auch Instrumentalstücke geschrieben hatte. Instrumentaltitel waren ja im Oeuvre der Band eher selten zu finden, aber naturgemäß findet man in der Filmmusik häufiger Instrumentaltitel, so auch beim Film Percy. Completely war instrumental, es war ein Blues und Running Round Town eher ein Country-Titel, auch instrumental. Hier sind zweimal die Kinks. Thank you. Running Around Town von The Kinks, von ihrem Soundtrack-Album Percy. Davor hörten wir Completely. Das Lied Ape Man fand ich ja seinerzeit sehr witzig, aber auch nachdenklich. Das Thema kam nochmal auf, weil Harville Bennett, Protagonist dieses Films, immer wieder gefangene Tiere betrachtete. Er starrte sie an und sie starrten ihn an. Ray komponierte dazu eine Art Novelty-Song, Animals in the Zoo. Soweit die Kinks, Animals in the Zoo aus Percy aus dem Jahr 1971. Springen wir zum Ende der Sendung mal wieder in die Gegenwart. Der Singer-Songwriter Blanco White mit bürgerlichem Namen Josh Edwards, der hat uns schon im vergangenen September den Nachfolger seines Debütalbums On the Other Side beschert, Tarifa. Genau dort, an der Küste von Tarifa, hat er auch die Stücke seiner neuen LP aufgenommen, und zwar in Zusammenarbeit mit Pilo Adami, mit dem er die Perkussionsaufnahmen in den Punta Paloma Studios eben an der Küste von Tarifa aufgenommen hat. Fertiggestellt wurde die Musik dann aber in London, gemeinsam mit dem Produzenten und Musiker Nathan Jenkins, der auch unter dem Namen Bullion auftritt. Mir gefällt die Musik von Tarifa, euch ja vielleicht auch. Und deswegen gehört der Rest der Sendung dieser Musik. Blanco White hören wir jetzt zweimal. Giordano's Dream Part 1 and 2. Und falls noch ein bisschen Zeit bleibt, kommt dann noch Tell Me That You Need Me. Hier geht's jetzt weiter mit den Tracks des Tages. Oder falls ihr die Wiederholung gehört haben solltet, am Freitagmorgen kommt jetzt Out of Spectrum mit Oliver Korthals. Ich sage Tschüss für heute und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder Rockola einschaltet. Walk down. past.